Also, der Vortrag heißt ja Marxismus unter Kapitalismus, Fragezeichen, das Kapital in der Geschichte. Das heißt also, ja, ich würde vor allem sozusagen einen geschichtlichen Blick drauf werfen. Also, wie ist es überhaupt entstanden mit dem Kapital und wie ist es überhaupt entstanden mit dem Marxismus und mit dem Kapitalismus und genau, was hat das miteinander zu tun im Prinzip so? Und als erstes würde ich beginnen mit der bürgerlichen Gesellschaft und der bürgerlichen Revolution. So, das ist sehr, sehr grundlegend, sag ich mal, für den Marxismus und auch für den Kapitalismus. Genau. Also, zeitlich befinden wir uns im Prinzip im Feudalismus. Und was den Feudalismus ausmacht, ist die Ständegesellschaft vor allem. Ne? Also, das kennt ihr vielleicht noch aus der Schule. Es gab den ersten Stand mit dem Klerus, den zweiten Stand mit der Aristokratie, dem Adel und den dritten Stand mit den BürgerInnen, den Bauern, Bäuerinnen. Und genau, das war sozusagen so die Gesellschafts-, ja, also diese Ständegesellschaft und, oder die Gesellschaftsordnung. Und was den Feudalismus vor allem auszeichnet, ist Leibeigenschaft. Das heißt also, ne, im Prinzip Bauern, Bäuerinnen haben sich nicht selbst gehört, sondern waren Leibeigene. Also ihr Leib gehörte wem anderes, dem Feudalherren. Genau. Und was auch relativ kennzeichnend ist für den Feudalismus oder für diese Zeit, ist der Zunftzwang. So, ne? Also das waren, sag ich mal, Beschränkungen durch den Zunftzwang davon, also von bestimmten Handwerken, von bestimmten Gewerbe, dass zum Beispiel die Zahl beschränkt war, wie viele Gesellen, wie viele Meister es geben darf und genau, und generell auch die Gesellen waren im Prinzip gebunden an ihren Meister, ne? Mussten dann zum Beispiel ja, um Erlaubnis fragen, wenn sie heiraten wollten oder denen konnte das auch verboten werden, so, ne? Oder hatten auch Mobilitätsbeschränkungen und so weiter und so fort. Und das kann man auch so ein bisschen bei der Leibeigenschaft eben sehen. Da gab es zum Beispiel auch die Schollenpflicht, dass man an die Scholle gebunden war als Bauer und nicht einfach diese Scholle verlassen konnte. So, ne? Und im Prinzip dem Feudalherren gegenüber verpflichtet war in Form von Frondiensten und in Form von Abgaben. Das heißt also, zu den Frondiensten gehörten so, sowohl sowas wie Ackerbau als auch Viehzucht, als auch Straßenbau oder was auch immer der Feudalherr gerade brauchte. So. Und was es auch auszeichnet sozusagen, diese Leibeigenschaft und den Zunftzwang, was dem gemeinsam ist, ist unfreie Arbeit sozusagen. Das heißt also, die haben gearbeitet, aber ihre Arbeitsprodukte, ihre Arbeitserzeugnisse konnten sie sich nicht einfach aneignen, so, ne, sondern das gehörte dem Herren, dem Feudalherren oder eben die Zunft hat dann bestimmt, also hat im Prinzip ja bestimmt, wie zum Beispiel auch zu handeln ist oder die Preise oder so. Und genau, was sich dann aber durchsetzt sozusagen, sind bürgerliche Austauschverhältnisse. Und warum sich das durchsetzt, ist eben, dass irgendwann die Erkenntnis fruchtet, dass unfreie Arbeit nicht sehr produktiv ist, sondern dass freie Arbeit viel, viel produktiver ist. In dem Sinne, dass bei unfreier Arbeit könnt ihr euch vorstellen, wenn ein Bauer, eine Bäuerin sich die Erzeugnisse nicht selbst aneignen kann, sondern dass es jederzeit der Feudalherr sagen kann, das gehört jetzt alles mir, dann hat der Bauer, die Bäuerin vielleicht nicht so viel Motivation, mehr zu arbeiten, das Feld besonders fruchtbar zu machen, um mehr zu erwirtschaften, weil es kann ja weggenommen werden. So. Und was sich als Erkenntnis so ein bisschen durchsetzt sozusagen schon so im Feudalismus und warum dann auch Leibeigenschaft nach und nach bröckelt und auch zum Teil aufgehoben wird, ist eben, dass erkannt wird, freie Arbeit ist produktiver in dem Sinne, dass ein Eigeninteresse entsteht, ja, die Felder zum Beispiel produktiver zu bewirtschaften, um das Mehrprodukt, was am Ende rauskommt, um sich das aneignen zu können. So. Genau. Und um dann sozusagen das Mehrprodukt, was man auch erwirtschaftet hat und sich angeeignet hat, dass man das auch tauschen kann auf dem Markt gegen andere Waren sozusagen. Genau. Adam Smith, den lesen wir zum Beispiel im Lesekreis, der schreibt im Wohlstand der Nationen, Ein Mensch, der kein Eigentum erwerben kann, kann auch kein anderes Interesse haben, als so viel als möglich zu essen und so wenig als möglich zu arbeiten. Alles, was er noch mehr arbeitet, als zu seinem Unterhalt hinreichend ist, lässt sich von ihm nur mit Gewalt erpressen und nicht von seinem eigenen Interesse erhalten. Und dann sagt er weiter, es folgten freilich in einer sehr langsamen Entwicklung die eigentlichen sogenannten Pächter, das waren dann im Prinzip Freie, ne? Freigelassene, die das Land mit ihrem eigenen Kapital bestellten und dem Grundeigentümer eine bestimmte Rente bezahlten. Wenn solche Pächter ihre Pacht auf eine Reihe von Jahren haben, so finden sie zuweilen in ihrem Interesse, einen Teil ihres Kapitals zu Gutsverbesserungen aufzuwenden. Denn sie können wohl erwarten, dass sie dasselbe mit einem großen Gewinn vor Ablauf der Pachtzeit wieder erhalten. Und Smith beschreibt dann auch in Wohlstand der Nation so eine Dynamik von Handel, also weltweitem Handel, Manufakturwesen und Ackerbau, also auf dem Land sozusagen. So, ne? Er sagt, die Fruchtbarkeit, also er beschreibt die Dynamik, wie die Fruchtbarkeit des Landes den Manufakturen ihr Dasein gab, so wirkte der Fortschritt im Manufakturwesen wieder auf das Land zurück und erhöhte dessen Fruchtbarkeit. Also man kann sich so vorstellen, irgendwie es gibt so auswärtigen Handel, es gibt irgendwie mehr Nachfrage nach bestimmten Produkten, die durch das Manufakturwesen entstanden sind. Das Manufakturwesen ist darauf angewiesen, Rohstoffe zu bekommen vom Land, und das treibt dann wiederum das Land an, eine technologische Innovation auf dem Land für Ackerbau, um damit die Manufaktur wieder beliefern zu können und das dann sozusagen für den Handel zu haben. Und so befruchten sich diese Prozesse sozusagen gegenseitig. Und ich sag mal, sowohl die Feudalherren als auch zum Beispiel der König oder so hatten ein Interesse an Luxusgütern. So. Und von daher hatten sie auch ein Interesse dran, dass es, sag ich mal, auf dem Land läuft, damit das Land irgendwie eben die das Manufakturwesen beliefern kann. So. Und durch diesen Handel weitet sich das Manufakturwesen im Prinzip auch aus. So. Das heißt also, was ganz, ganz wichtig ist, ist sozusagen, dass sich eben mit dieser Durchsetzung bürgerlicher Austauschverhältnisse freie Arbeit und freier Tausch von diesen Arbeitsprodukten sich durchsetzt. So. Oder das halt auch als ja, Reichtum gesehen wird, was eventuell eben auch der ganzen Gesellschaft zugutekommen kann. Genau. Das heißt also, wenn wir uns anschauen, sozusagen, von der Leibeigenschaft zur Aufhebung der Leibeigenschaft, zur Aufhebung des Zunftzwangs und eben der Durchsetzung bürgerlicher Arbeitsverhältnisse und damit sozusagen von der unfreien Arbeit zur freien Arbeit, zum freien Tausch, sehen wir sozusagen, dass die Kategorie Eigentum eine fortschrittliche Kategorie ist zu dieser Zeit. Ne? Also wir kennen das dann vielleicht so ein bisschen von Marx, irgendwie so die Kritik am Privateigentum und so, aber ihr müsst euch vorstellen, dass in dieser Zeit Eigentum etwas total Fortschrittliches war. Überhaupt zu verstehen, ich gehöre mir selbst, also der Bauer, die Bäuerin gehört sich selbst, und alles, was ich erarbeite, wo ich Arbeit reinstecke, was an Produkten rauskommt, das gehört mir, das ist mein Eigentum und ich kann damit was machen. So. Und das war unendlich fortschrittlich im Gegensatz zu vorher, wo man ja, wo es immer das Gleiche war, weil das war natürlich ein neues Potenzial, was sich ergeben hat. Also wenn ich mir die Sachen aneignen kann, habe ich ein Interesse dran, entwickle Ideen dafür, Sachen anders zu machen, neue Sachen zu machen und die eben auszutauschen so, ne? Und ja, sozusagen reicher dadurch zu werden. So. Und das war eine total neue Perspektive, also Eigentum. Und also es war eine Perspektive von Freiheit im Prinzip. Genau. Das beeinflusste natürlich auch die bürgerlich-radikale Philosophie. Was ich gerade schon sozusagen so als Dynamik beschrieben habe, so, ne? Also sozusagen der Austausch, der Handel, der dadurch so in Schwung kommt, darin sehen die bürgerlichen Radikalen, oder was sie als Potenzial darin sehen, ist im Prinzip eine globale Handelsgesellschaft. So. Und ich meine, ihr müsst euch vorstellen, zu der Zeit war es halt vor allem irgendwie Krieg und Eroberung sozusagen, was halt irgendwie Gesellschaft bestimmt hat so. Und das war etwas völlig Neues zu sagen, lass mal keinen Krieg mehr machen, sondern lass in Handel miteinander gehen und uns gegenseitig austauschen. So, ne? Also so, das war die Idee oder das war zumindest das, was als Potenzial eben gesehen wurde von freier Arbeit und freiem Tausch, dass dadurch eigentlich eine globale Handelsgesellschaft entstehen kann, ja, wo, was halt im Prinzip der gesamten globalen Zivilgesellschaft zugutekommt. So. Genau. So, die kosmopolitische Handelsgesellschaft und Handel statt Krieg. Genau. Man hat sich dadurch erhofft, den Wohlstand der Nationen und eben durch den weltweiten Handel eine Befreiung von Knappheit, Armut und Zwang. Das war so ihre Perspektive. Und letztendlich also Freiheit. Was Freiheit auch impliziert, ist Werden. Während man halt in der Ständegesellschaft immer also sozusagen diese Vorstellung hatte, diese feudale Kosmologie von ich werde als Bauer geboren, ich sterbe als Bauer, mein Vater war Bauer, mein Großvater war Bauer, meine Kinder sind Bauer, also sozusagen das immer Gleiche, was sich immer wiederholt sozusagen so, das war nun aufgebrochen so. Also oder zumindest von der Idee her war es aufgebrochen mit der bürgerlich-radikalen Philosophie der Freiheit. Und zwar war es eben so, dass sozusagen diese ungeahnten Potenziale eben dazu geführt haben, dass man eben nicht mehr wusste, halt eben auch durch eine Befreiung, ne, durch Aufhebung der Leibeigenschaft und des Zunftzwangs, okay, vielleicht bin ich nicht für immer, also werde ich nicht als Bauer geboren und bleibe für immer Bauer und meine ganze Familie und so weiter und so fort, sondern ich werde geboren und kann etwas werden, sozusagen so. Das war etwas sehr, sehr Neues. Genau. Das war eine veränderte soziale Praxis im gesamtgesellschaftlichen Maßstab. Und das wirkte natürlich auch eben auf das Bewusstsein der Menschen zurück. Die Menschen wurden sich bewusster darüber, wie sie ihre Subjektivität und ihre Interaktion mit der Natur durch ihre sozialen Praktiken konstituieren. Und durch eine solche kritische Selbsterkenntnis konnte die Menschheit eben besser verstehen, wie sie zu dem wurde, was sie ist und wie sie dabei ist, etwas anderes zu werden. Und wie sie sich selbst Natur und Gesellschaft gestalten, formen und transformieren könnte, entsprechend den Zielen und Zwecken, die sich die Menschheit selbst gibt. Genau. Genau aus diesem Grund sozusagen, also in diesem Wandel des Denkens, haben Leute wie Renal, das war so ein französischer Philosoph und seine Mitphilosophen, haben die philosophische und politische Geschichte der Besitzung und Handlung der Europäer in beiden Indien geschrieben. Und diese philosophische Geschichte wurde am Vorabend der demokratischen Revolution veröffentlicht. Die demokratischen Revolutionen, damit ist gemeint 1776 in den USA die Revolution, die bürgerliche Revolution und 1789 die französische Revolution. Und diese beiden Revolutionen, und davor gab es auch schon bürgerliche Revolutionen, zum Beispiel in England, die erschütterten im Prinzip ja, die ganze Welt oder strahlten auf die ganze Welt aus. Und dieses Werk, was Renal verfasst hat, wurde geschrieben, als viele führende Denker das Gefühl hatten, dass die Verwirklichung einer kosmopolitischen Zivilgesellschaft, einer Gesellschaft, die nicht auf der Vorherrschaft Europas, sondern auf der Konstituierung des universellen Handels beruhte, in nicht allzu weiter Ferne lag. Es war die Hoffnung und Erwartung vieler Denker und Schriftsteller, dass die Welt an der Schwelle zu einem globalen Markt und einer globalen Arbeitsteilung stand, die das soziale Leben von Knappheit, Armut und Zwang befreien und die Vorteile von Vernunft, Freiheit und Wohlstand in alle Regionen tragen würde. Genau. Und was auch am Vorabend der Revolution geschrieben wird, ist, was ist der dritte Stand, was wir auch lesen im Lesekreis, also Ausschnitte zumindest, von ABCS. Und ABCS sagt, was ist der dritte Stand? Alles. Was ist er bis jetzt in der politischen Ordnung gewesen? Nichts. Was verlangt er, etwas zu werden? Also. Und was er damit ausdrücken möchte, ist halt, der dritte Stand produziert halt eigentlich die gesamte Gesellschaft. So, ne? Also der erste und der zweite Stand konsumieren eigentlich nur. Ne? Also sie tragen eigentlich nichts produktiv zur Gesellschaft bei. Und wer halt eigentlich die gesamte Gesellschaft am Leben erhält und produziert, ist der dritte Stand. Und deshalb ist er alles, sagt C.S. Aber politisch gesehen hat er überhaupt keine Rechte und ist halt deshalb nichts. Und er sagt aber, er muss etwas werden. So. Und das mit dem treten sie halt im Prinzip eigentlich die französische Revolution an, die bürgerlichen Revolutionen, diese ganze Epoche sozusagen, dass sie sagen, das sind Menschen. So. Und sie sollten sozusagen auch politisch partizipieren können und Gesellschaft mitleiten können. So. Das war so die Idee und das war wirklich etwas ganz, ganz Neues. Und genau, also von daher, was man eben sehen kann, also so diese bürgerlichen Austauschverhältnisse haben sich schon durchgesetzt und was jetzt klar wird, ist, es gibt einen Widerspruch von der sozialen Praxis, vom Bewusstsein der Menschen sozusagen über ihre mögliche Freiheit und zwischen den politischen Beschränkungen, die aktuell bestehen. Also da ist ein Widerspruch und sozusagen dieser Widerspruch wurde eben angegangen durch die bürgerliche Revolution. Genau. Die Ständegesellschaft wurde dann also gestürzt durch den dritten Stand. Also der erste und zweite Stand wurden gestürzt durch den dritten Stand und die Ständegesellschaft wurde damit aufgehoben auf eine höhere Ebene und zwar auf die Ebene der wirklich bürgerlichen Gesellschaft dann. Genau. Und das kennt ihr wahrscheinlich auch noch aus der Schule. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, mit dem sind sie eben angetreten und wie gesagt, das war wirklich was ganz, ganz revolutionär Neues. Genau. So, aber wie wir wissen, ist es nicht so ausgegangen, dass alle Menschen auf dieser Welt in Wohlstand und in Vernunft miteinander im globalen Austausch stehen. Wir sind keine tolle kosmopolitische Zivilgesellschaft. So. Also was ist eigentlich passiert? So. Die bürgerliche Gesellschaft ist in Krise und die bürgerliche Gesellschaft in Krise ist Kapitalismus. So. Genau, nochmal sozusagen ein ganz kurzer Abriss. So. Also ihr müsst euch vorstellen, deshalb ist das auch Geld. Das Manufakturwesen, da habe ich ja gerade schon so ein paar Worte zu verloren. Genau, und zwar, also das Manufakturwesen im Prinzip beruht vor allem so auf Arbeitsteilung, Kooperation, der Arbeitsprozess wird zerstückelt sozusagen und dadurch ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, tatsächlich deutlich effizienter gemacht. So. Genau, und dadurch, dass mit den Dynamiken, die ich vorhin auch beschrieben habe, auch das Interesse daran stieg, dass man wohlfeile Waren durch das Manufakturwesen bekommt, wird das Ganze auch angetrieben und sozusagen Ideen entstehen, wie kann man diese Prozesse, diese Arbeitsprozesse im Manufakturwesen noch effizienter machen. Genau, und es entstehen technische Innovationen und irgendwann haben wir die industrielle Revolution. In der industriellen Revolution haben wir es dann mit Maschinen zu tun. Genau, also das war auch etwas völlig Neues, also so die Dampfmaschine, die Spinning Jenny, kennt ihr wahrscheinlich auch. Also die haben eben dazu geführt, diese technischen Innovationen, also die haben das Manufakturwesen natürlich weit überholt, die haben das revolutioniert. Und wenn man das auch nochmal sozusagen mit dem vorher vergleicht, irgendwie mit der Zunft und der Leibeigenschaft, so ist das wirklich ein krasser Schritt nach vorne und also sozusagen ja, in der Arbeitswelt, in der Produktion sozusagen, die Maschine bietet. So. Und die Spinning Jenny hat im Prinzip ja die ganze Textilindustrie überhaupt hervorgebracht und völlig revolutioniert. Also ich meine, man hatte natürlich auch schon vorher Textilien durchs Manufakturwesen, aber man konnte das natürlich jetzt viel, viel schneller und effizienter produzieren als vorher. Genau. Und was sich jetzt eben verändert ist, dass Arbeit, wo haben wir die Karte? Freie Arbeit, die ja eigentlich sozusagen als, also in der Zeit als etwas Fortschrittliches galt und sozusagen, dass man sich die Arbeitsprodukte aneignen kann und so weiter und so fort. So, ne? Da hat Adam Smith gesagt, Arbeit ist das, was uns Wohlstand bringt. Und deshalb, und das kennt ihr wahrscheinlich noch aus der Kapitallektüre, Arbeitszeit als Wertmaßstab, das war das, was Adam Smith gefordert hat. So, ne? Er hat gesagt, Arbeit ist das, was Wohlstand hervorbringt und deshalb sollten wir Arbeitszeit als Wertmaßstab nutzen, um im Prinzip, ja, also sozusagen, um das völlig ausschöpfen zu können. So. Und seine Vorstellung war, dass Arbeit wird immer produktiver und das fließt zurück in die Gesellschaft in Form von Löhnen. Er kannte sowas wie Kapitalakkumulation noch nicht. Das gab es in seiner Zeit in der Form noch nicht. Und sein optimistischer Blick war eben, wenn wir Arbeit gut fördern sozusagen, dann wird unsere Gesellschaft immer wohlhabender und das fließt auch tatsächlich in die Gesellschaft eben zurück in Form von höheren Löhnen. Und jetzt haben wir aber etwas, und zwar die Maschinen, die die Produktivität der menschlichen Arbeitszeit völlig einholen. Also was halt vorher irgendwie in einer Stunde ein Mensch produziert hat, ist unvergleichbar mit dem, was eine Maschine jetzt in einer Stunde produziert. Das heißt also, es wird klar mit der Maschine, dass sie im Prinzip ja die menschliche Arbeitskraft, die menschliche Arbeitszeit völlig eingeholt hat und man das eigentlich gar nicht mehr miteinander messen kann. Aber was eben passiert ist, man hält trotzdem an diesem bürgerlichen Austauschverhältnis fest. Ne? Also man hält trotzdem am Arbeitszeit als Wertmaßstab fest. Und das im Angesicht der Maschine. So. Was eigentlich sozusagen die Maschine hätte bieten können oder bieten kann, ist Wohlstand, ja, bei der Möglichkeit, die Arbeitszeit eben massiv zu reduzieren und die Freizeit auszudehnen. Das war ein Potenzial von Freiheit. Und was wir aber real sehen, ist das Gegenteil. Und zwar, was wir sehen, ist eine Intensivierung der Arbeitszeit und Arbeitslosigkeit, die zu dieser Zeit totales Elend bedeutete. Also Arbeitslosigkeit bedeutete zu dieser Zeit Hunger vor allem. Ne? Also wenn die Leute auf der Straße waren und ihre wahre Arbeitskraft nicht mehr verkaufen konnten, hieß das eigentlich sozusagen, dass sie zum Tod verdammt waren. Und was auftritt sozusagen in dieser Zeit ist auch sowas wie Massenarbeitslosigkeit, ne? Weil die Maschinen halt auch die Menschen überflüssig machen, aber statt dass das als eine Befreiung sozusagen war, dass man weniger arbeiten könnte, ist eben genau das Gegenteil passiert sozusagen. Also die Menschen mussten um ihre Existenz bangen und ich meine, das kennen wir auch heute noch, totale Angst vor dem Arbeitsplatzverlust so. Das ist schon etwas, was sehr bestimmt ist so, ne? Und was aber eigentlich völlig absurd ist, weil eigentlich das ein Potenzial eben hätte bieten können, damals wie heute sozusagen ja, eine ganz andere Form von Arbeit zu haben. So. Statt also, dass irgendwie der Mensch die Maschine anwendet für seine Freiheit, ist es nun ein Kampf von Mensch gegen Maschine. Also vielleicht kennt ihr das auch noch aus der Zeit, da gab es die sogenannten Maschinenstürmerinnen, die im Prinzip in der Maschine ihren Konkurrenten gesehen haben und im Prinzip die Maschinen versucht haben zu zerstören, um ihre Arbeitsplätze zu erhalten. Was ja, wie gesagt, eigentlich nur im Kapitalismus passiert haben, weil das wirklich absurd ist sozusagen so, ja. Dass das als so ihre Feinde gesehen wurden und ja, die Menschen sich beherrscht gefühlt haben von der Maschine. Und was wir damit haben, ist im Prinzip eine Zweckmittelverkehrung. Also was ist damit gemeint? Das Mittel der Produktion, der Arbeit, sollte eigentlich als Zweck haben den Menschen und die Freiheit des Menschen. Und was nun im Kapitalismus eben passiert, ist, dass sich dieses Verhältnis eben umkehrt und das Mittel der Mensch ist und der Zweck Arbeit. Und Arbeit eben, Produktion eben für Kapitalakkumulation, für Profit. So. Dieses Verhältnis kehrt sich also sozusagen um. Und dieses Kapital, dieses akkumulierte Kapital wird eben privat angeeignet, statt gesamtgesellschaftlich angeeignet. Also wie sich das Adam Smith vorgestellt hatte. Adam Smith dachte eben, okay, höhere Löhne, das fließt also zurück in die Gesellschaft, was an Wohlstand produziert wird. Stattdessen wird es sich privat angeeignet. Das Privateigentum wird also zur Fessel von Freiheit. Und wenn ihr euch zurückerinnert, in bürgerlicher Gesellschaft war Eigentum etwas Fortschrittliches. Das war eine bürgerliche Kategorie Eigentum. Ich gehöre mir selbst, mein Arbeitsprodukt gehört mir selbst. Und jetzt hat sich das aber gewandelt sozusagen. Ne? Also es ist Es gibt schon noch Eigentum und Eigentum ist immer noch Eigentum sozusagen, aber es ist unter anderen sozialen Verhältnissen so. Und es geht nun um das Privateigentum an Produktionsmitteln. Und dieses Privateigentum ist nun eben zur Fessel für Freiheit geworden. Genau. Insgesamt sind die bürgerlichen Rechtsverhältnisse zu eng geworden. Sie sind zu eng geworden für die freie Entfaltung der industriellen Produktivkräfte. Okay, jetzt wird der Platz ja ein bisschen eng. Ach, es geht eigentlich, ich kann sonst auch hier weitermachen. Also dann ist es ein bisschen durcheinander, dann. Das wäre kein Problem, dann hast du hier einfach. Ja, passt schon wirklich. Also es sei denn, es ist mega verwirrend für euch, wenn die Karten jetzt so sind. Okay. Gut. Genau. Also, das Privateigentum ist zur Fessel für Freiheit geworden und auch insgesamt die bürgerlichen Austauschverhältnisse, und wenn wir erinnern uns zurück, was waren diese bürgerlichen Austauschverhältnisse? Ware gegen Ware. Wahre Arbeitskraft gegen Lohn zum Beispiel. So, ne? Also das, was erstmal als ein gerechter Tausch erscheint, oder sozusagen rechtlich gesehen ist das safe, alles gut sozusagen so, aber genau, es bringt eben diese Dynamik hervor, die ich im Prinzip so. Das heißt also, es gibt einen Widerspruch, der entstanden ist. Es gibt einen Widerspruch zwischen der alten Zeit, die etwas Neues hervorgebracht hatte, und dem aktuellen. Der Widerspruch bürgerlicher Austauschverhältnisse, Arbeit als Wertmaßstab und industrieller Produktivkräfte. Arbeitszeit als Wertmaßstab ist inadäquat geworden angesichts von Maschinen, weil es einfach nicht mehr vergleichbar ist. Und der Punkt ist aber sozusagen, dass genau, man kann es irgendwie alles negativ sehen sozusagen, die Maschine, aber wie ich ja vorhin eigentlich auch schon angedeutet habe, was sich halt im Kapitalismus dennoch zeigt, ist eben, dass diese industrielle Produktivkraft oder industriellen Produktivkräfte, die der Kapitalismus, dieses Kapital hervorbringt, eigentlich ein totales Potenzial sind. Ja. Genau. Das heißt also, Kapital ist widersprüchlich. Es ist zugleich Fortschritt als auch Rückschritt. Fortschritt halt in dem Sinne, wie ich es gerade beschrieben habe, habe ich auch gleich nochmal ein paar Stichpunkte zu, aber eben Rückschritt auch in dem Sinne, dass ja, anstatt dass es halt Freiheit hervorbringt, bringt es eben Elend hervor. Genau. Und wir hatten ja vorhin auch schon diesen Begriff der Kritik des Marxismus. Also der Marxismus hat sich das eben angeschaut und hat im Prinzip ja, eine Kritik am Kapital. Und Kritik am Kapital bedeutet sozusagen, das Kapital aus sich heraus über sich selbst hinauszutreiben sozusagen. Also sich das Verhältnis anzuschauen und aus diesem Verhältnis heraus sozusagen die Potenziale, die sich daran anzeigen sozusagen, diese über sich hinauszutreiben, um auf einer höheren Ebene sozusagen zu landen. So, das ist so die Idee. Genau. Der Kapitalismus deutet eine Geschichte an, die jenseits von Klassenherrschaft und von Lohnarbeitsverhältnissen liegt. Und zwar eben durch Maschine, durch den General Social Intellect, also durch das Wissen, was sich angeeignet wird, was entsteht in der kapitalistischen Gesellschaft. Also ich meine, wir wissen es alle, diese ganzen technologischen Innovationen, das bezeichnet im Prinzip Marx, so das ganze Wissen, was darum akkumuliert wird, als General Social Intellect. Und das deutet sich sozusagen schon alles im Kapitalismus an. Also es zeigt sich etwas an, was man nutzen könnte für Gesellschaft. So. Und von daher zeigt Kapitalismus eben das Ende, das potenzielle Ende von Klassenherrschaft und Lohnarbeit an. Weil Lohnarbeit eben inadäquat oder überflüssig geworden ist, zu großen Teilen angesichts der industriellen Revolution. Marx sagt, es ist im Prinzip die Möglichkeit zu wahrer Menschheitsgeschichte, die damit gefunden ist, die jenseits von materiellen Nöten und Unterdrückung stattfinden könnte. Und zu einer freien Entfaltung durch ja, Freizeit ermöglichen würde. Genau. Und was der Marxismus im Prinzip macht, ist, er kritisiert die bürgerliche Gesellschaft in Krise, Kapitalismus, gemessen am bürgerlichen Maßstab. genau. Und zwar, was der Marxismus im Prinzip eigentlich fordert, ist die Realisierung der bürgerlichen Ideale. Wenn wir uns zurückerinnern, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das heißt also, er sagt nicht, alles was von bürgerlicher Gesellschaft, was da entstanden ist an Ideen, weg damit, das gehört auf den Misthaufen der Geschichte, sondern er sagt halt eigentlich so, das war das Versprechen der bürgerlichen Revolution und jetzt haben wir diese Zustände. So, und wie kann das sein? Und er sagt aber, okay, aber wir sehen trotzdem schon in dieser bürgerlichen Gesellschaft in Krise, dass sich etwas andeutet, was wir nun für uns nutzen müssen als Gesellschaft. So. Und von daher, wir müssen also so, wie zum Beispiel die, auf der einen Seite die Kapitalisten fordern, ihr Recht auf, also ihr bürgerliches Recht auf Eigentum, auf Privateigentum, so fordern zum Beispiel auf der anderen Seite das Proletariat das Recht, ihre wahre Arbeitskraft zu verkaufen. So. Das heißt also, es steht bürgerliches Recht gegen bürgerliches Recht. Und es ist jetzt nicht so sozusagen, dass ja, irgendwie das gewichtet werde, aber was Marx sagt, ne, also wo Recht auf Recht trifft, entscheidet Gewalt. Vielleicht kennt ihr das Zitat. Und diese Gewalt entscheidet sich sozusagen in der Geschichte, wie wir es nachvollziehen können, immer für die eine Seite. So. Genau. Aber sozusagen, dennoch ist es das Projekt des Marxismus, nicht einfach bürgerliche Gesellschaft sozusagen abzulehnen und wegzuwerfen, sondern sozusagen Kritik zu üben, aus sich heraus auf eine höhere Ebene zu treiben. So. Und er sagt halt so, also er versucht halt eigentlich sozusagen diese bürgerliche Gesellschaft in Krise zu challengen mit ihren eigenen Idealen, die sie eigentlich proklamiert hat in den bürgerlichen Revolutionen. Und sozusagen, und er geht halt, oder der Marxismus geht halt davon aus, sozusagen, durch die Realisierung der bürgerlichen Ideale im Interesse des Proletariats kann bürgerliche Gesellschaft auf eine höhere Stufe gehoben werden, und zwar auf die Stufe des Sozialismus. So. Genau. Dann kommen wir also sozusagen zum letzten großen Kapitel. Tja. Ja, warte mal. Ja, vielleicht, wenn euch das nicht zu sehr verwirrt, gehe ich hier hin. Okay. Marxismus, sozialistische Revolution. Also das war sozusagen das, das war im Prinzip der Kern des Marxismus. So, ne? Also bürgerliche Gesellschaft anhand ihrer eigenen Ideale zu kritisieren und sie damit über sich hinauszutreiben. Und insofern, und deshalb machen wir das halt auch, also gehen wir da halt auch im Lesekreis durch, dass wir uns die bürgerlichen Radikalen anschauen, weil das Projekt des Marxismus auf dem Projekt der bürgerlichen radikalen Philosophie fußt. Und zwar auf der Philosophie der Freiheit. So, ne? Das Projekt der Freiheit hat sich nicht verändert. Aber was sich verändert hat, ist das soziale Verhältnis, ist die Gesellschaft und das soziale Verhältnis, in der Gesellschaft sich sozusagen befindet. So, ne? Und was halt sozusagen passiert ist zwischen der bürgerlichen radikalen Philosophie und Marxismus oder Marx, ist eben die industrielle Revolution und damit ist die bürgerliche Gesellschaft in Krise geraten. Und von daher kann man sozusagen nicht, was bürgerliche Radikale im Prinzip auf ihre Zeit, was sie gedacht haben mit der kosmopolitischen Zivilgesellschaft und so, sie konnten noch nicht vorausschauen, was in 50 Jahren passiert. So, ne? Und sie konnten nicht vorausschauen, dass es diese industrielle Revolution geben wird, die diese unendlichen Potenziale eigentlich bietet, aber ja, die Menschheit nicht in ihrem Interesse sozusagen für sich nutzt. So, ne? Aber von daher ist es wichtig zu verstehen, dass historisch etwas Neues passiert ist, sich Gesellschaft verändert hat, der soziale Austausch von Menschen sich verändert hat, und dadurch sozusagen das Projekt der bürgerlichen radikalen Philosophie der Freiheit sich aktualisieren muss, aber an sich sozusagen immer noch auf diesen Grundfesten stehen bleibt, der Marxismus. Genau. So. Im Prinzip habe ich gerade schon angedeutet, ne? Also, oder im Prinzip schon gesagt, also was im Prinzip das Ziel war, war eben, dass man statt der Konkurrenz von Mensch und Maschine, was wir drüben gesehen haben, was eben zu Arbeitslosigkeit, Verelendung geführt hat, dass im Prinzip der Mensch sich die Maschine und den General Social Intellect, also alles, was an Wissen und so weiter, an technologischen Innovationen hervorgebracht wurde, dass sich die Menschen in der Gesellschaft sich das aneignen. Also speziell das Proletariat in Marx-Zeiten. Genau. Die Forderung war also Aneignung der Produktionsmittel, natürlich auf einem globalen Maßstab, also es war nicht niemals national gedacht. Und der Marxismus wollte das erreichen durch eine Übergangsgesellschaft, und zwar durch die Diktatur des Proletariats. Das Ziel war es, dass das Proletariat die politische Macht erringt zum Zweck der Freiheit. Und genau, und wie gesagt, damit knüpft Marx an das Projekt der bürgerlichen Radikalen an. Genau, und ich habe dazu auch ein Zitat von Marx, und zwar zur politischen Machtergreifung. Einen Moment. Ah ja, genau. Genau, also Marx nahm an, nochmal also sozusagen zu diesem Punkt, Marx nahm an, dass das klassenbewusste Proletariat eben die historische Mission hat, den Kapitalismus zu überwinden und somit die Klassengesellschaft abzuschaffen, weil sozusagen Marx im Proletariat im Prinzip, also das, also eigentlich sozusagen diese Fortführung des dritten Standes gesehen hat, also sozusagen die Klasse in der Gesellschaft, die halt eigentlich Gesellschaft produziert und hervorbringt. So. Und sie sollte die politische Macht ergreifen und im Prinzip Gesellschaft leiten nach den Interessen der Gesellschaft. Und genau, im Kommunistischen Manifest sagt Marx mit einem Wort: Die Kommunisten unterstützen überall jede revolutionäre Bewegung gegen die bestehenden gesellschaftlichen und politischen Zustände. In allen diesen Bewegungen heben sie die Eigentumsfrage, welche mehr oder minder entwickelte Form sie auch angenommen haben möge, als die Grundfrage der Bewegung hervor. Die Kommunisten arbeiten endlich überall an der Verbindung und Verständigung der demokratischen Parteien aller Länder. Die Kommunisten verschmähen es, ihre Ansichten und Absichten zu verheimlichen. Sie erklären es offen, dass ihre Zwecke nur erreicht werden können durch den gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnungen. Mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern. Die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Also im Prinzip, das war auf jeden Fall eine international gedachte Vision so, ne? Und von daher war für Marx ganz klar, dass es eben, dass diese politische Umsetzung dieses Projekts eben durch eine Organisierung einer internationalen sozialistischen Partei passieren muss. Genau. Und jetzt machen, also genau, jetzt kommen wir so ein bisschen zum Abschluss. Alles gut. Und es ist jetzt wirklich ein ganz kurzer Ritt, also wir können da sonst in der Diskussion auch mal ein bisschen mehr drüber sprechen, so, ne? Genau, und ich sage das jetzt einfach im Prinzip nur ganz kurz, zeichne ganz kurz die Geschichte. Wenn Marx halt sagt, ne, es muss sich halt auf internationalen Maßstab organisiert werden, es braucht in allen Ländern demokratische Parteien, sozialistische Parteien, die die Revolution machen, die vereint sind in einer internationalsozialistischen Partei. Der Grundstein, der dafür gelegt wurde, war eben in der ersten Internationalen, die Internationale Arbeiterassoziation, wo im Prinzip Marxistinnen und Anarchistinnen noch zusammengearbeitet haben und im Prinzip ja das auf ein globales Maßstab heben wollten, die Organisierung der Weltrevolution im Prinzip. Genau, zur ersten habe ich erstmal nichts weiter. Genau, insgesamt lege ich schon mal aus, ich habe es 4 Internationalen und ich würde gerne nochmal vor allem auf die Zweite Internationale eingehen. Die Zweite Internationale hatte ein extremes Wachstum. Also die ist gegründet worden 1889, also ein paar Jahre nachdem die Erste Internationale eben zerbrochen war. Und ganz relevant für die Zweite Internationale war die SPD. Also ne, die es ja auch heute noch gibt, die Sozialdemokratische Partei Deutschland. Und was die SPD im Prinzip geleistet hat, Ende des 19. Jahrhunderts, war, dass sie im Prinzip Zivilgesellschaft organisiert hat. Ne? Also sie hat im Prinzip einen Staat im Staate organisiert. Also sie hatte eine eigene Gesundheitsversorgung, sie hatte einen eigenen Apparat für Bildung, für Jugend, für Kinder hatten sie Angebote. Also zum Beispiel die Falken kennen wir ja heute noch, das kommt so aus dieser Tradition. So, ne? Diese ganzen Arbeiterbildungsvereine wie Arbeit und Leben, was wir auch heute noch kennen. Gewerkschaften waren natürlich total verbunden mit der SPD. Sie hatten alles Mögliche an Sozialkassen, um sich halt gegenseitig aufzufangen in Not und Krankheit. Und was die SPD damit sozusagen organisiert hat, war im Prinzip ein Staat im Staat, um sich komplett unabhängig zu machen vom Staat. So. Und um halt sozusagen eigentlich mit der Vision, wenn wir die Macht übernehmen, dann haben wir Strukturen, auf die wir zurückgreifen müssen. Und wir machen uns hier nicht abhängig vom Staat. Das war die Vision der SPD. So. Und damit war sie extremst erfolgreich. Sie hatte Millionen Wählerstimmen, obwohl sie für eine ganze Zeit über 10 Jahre in der Illegalität arbeiten musste, aufgrund der Sozialistengesetze, die im Ende des 19. Jahrhunderts erlassen wurden. So, ne? Und sie hatten eine sehr bedeutende Rolle in der Zweiten Internationalen, waren da sehr dominant und haben da im Prinzip ja die Politik sehr stark mitbestimmt. So. Genau. Und ja, was ist passiert? Die Zweite Internationale litt unter der Krise des Erfolgs. Also sie ist immer größer geworden und war so ein bisschen so nach dem Motto, okay, wir arbeiten uns vor und machen unsere Organisation immer größer und größer und größer. Aber was dabei so ein bisschen verloren gegangen ist oder aus dem Blick verloren gegangen ist, ist im Prinzip ja die Revolution so. Ne? Und was relativ prominent ist, womit wir uns auch im Lesekreis beschäftigen, ist der Revisionismusstreit. Und das war so ein bisschen im Prinzip so ein Streit darüber, ne? Also wie gelangen wir eigentlich zum Sozialismus? Muss es nicht aktualisiert werden? Hat sich unsere Zeit nicht verändert? So? Bernstein ist da sehr prominent als Name. Also Bernstein stellt in Frage, können wir nicht einfach in den Sozialismus reinwachsen? Also irgendwie bringen wir doch schon vieles hervor, was fast schon so wie Sozialismus ist. Können wir nicht die Revolution vertagen? Brauchen wir überhaupt noch die Diktatur des Proletariats? Oder können wir nicht einfach über parlamentarische Mehrheiten im Prinzip ja, den Sozialismus per Gesetz, per Dekret einführen? So. Und das war der Revisionismusstreit. Und da hat das orthodox-marxistische Zentrum sozusagen innerhalb dieser Partei hat das bekämpft, diese Strömung, den Revisionismus, und hat gesagt, nee, wir können nicht das einfach per Dekret erlassen, sondern wir brauchen die Revolution. Ohne Revolution wird es nicht gehen. Und diese Richtung setzt sich auch durch in der SPD, ne? Und auch in der Zweiten Internationalen. Also der Revisionismus wird in den 1900er Jahren erfolgreich bekämpft. Also der ist von der Bühne sozusagen. Aber was sich dann halt im Prinzip feststellt, ist, dass spätestens nach dem Ersten Weltkrieg sich eigentlich genau diese Richtung durchsetzt, ohne dass man es eigentlich bewusst proklamiert hätte oder so. Genau. Was also sozusagen dazwischen kommt in den 1900er Jahren, nachdem man eigentlich vermeintlich den Revisionismusstreit gewonnen hat und man sich klar darüber ist, dass man die Revolution will, was nun kommt, ist der Erste Weltkrieg. Und im Ersten Weltkrieg, also ihr müsst euch vorstellen, also ein paar Wochen bevor über die Kriegsgebiete abgestimmt wurde im Reichstag, also so wirklich wenige Wochen vorher, ruft die SPD und auch die Zweite Internationale noch dazu auf, wir beteiligen uns nicht an diesem imperialistischen Weltkrieg. So, ne? Also ihre Perspektive war, dieser imperialistische Weltkrieg findet eben statt, um im Prinzip die Reiche weiter auszuweiten, um Kolonien ausbeuten zu können, um das sozusagen wieder zurückzuholen in unser Land, damit die ArbeiterInnen bei uns wohl gefüttert sind und bloß nicht auf die Idee von Revolution kommen, sozusagen so. Also das war so ein bisschen irgendwie das Ziel eigentlich so mitunter, ja. Und da haben die MarxistInnen eigentlich immer gesagt, wir lassen uns nicht verarschen, wir lassen uns nicht reinziehen in diesen imperialistischen Weltkrieg und wir werden immer dagegen stimmen und wir werden immer dazu aufrufen, dass Proletarier Brüder nicht auf Brüder schießen. So. Und das war eigentlich eine sehr klare Haltung und es war eine sehr klare antinationalistische Haltung und die haben halt gesagt, so, das ist ein nationalistischer, imperialistischer Krieg, da machen wir nicht mit. So. Und dann ist es aber so, dass doch die SPD im August 1914 dann für die Kriegskredite stimmt und im Prinzip ja mit dafür stimmt, dass Deutschland in den Krieg zieht und im Prinzip ja eigentlich die nationale Regierung damit im Prinzip unterstützt wird. So, ne? Und ich meine, sie hatten auch gute Gründe, wir wissen im Nachhinein nicht, war es falsch, war es richtig, keine Ahnung. Aber der Punkt ist, womit sie es gerechtfertigt haben, war halt, dass sie gesagt haben, Wenn wir jetzt nicht den Kriegskrediten zustimmen, dann wird uns das zaristische Russland überrollen und wird alles platt machen, was wir hier in den letzten Jahrzehnten aufgebaut haben. An bürgerlichen Freiheiten und Rechten und Arbeiterinnenbewegung und keine Ahnung. All diese Sachen. Ihren Staat im Staat. Also sie hatten davor Angst, dass ihr Staat im Staat, den sie aufgebaut haben, zerschlagen wird durch den russischen Absolutismus. Deshalb haben sie gesagt, wir müssen in den Krieg gehen, wir haben keine Wahl. So. Und es gab aber eben die jungen Radikalen, wie zum Beispiel Leni Luxemburg, die gesagt haben, ey, das geht nicht. Und die halt immer klar waren, wir können uns nicht an diesem Weltkrieg beteiligen. Und dann gibt es auch eine Abspaltung dann von der SPD, USPD und irgendwann wird dann 1918 auch die KPD oder 1918 wird dann auch die KPD gegründet, die Kommunistische Partei Deutschland. Und die zweite Internationale zerbröckelt sozusagen eigentlich daran. Ne? Also sozusagen immer den Antinationalismus hochgehalten und plötzlich irgendwie sind dann diese großen Parteien ja, mit dabei sozusagen im Krieg. Und daran zerbricht sie dann und die jungen Radikalen gründen dann die dritte Internationale. Ne? Die KPD ist dann Teil der dritten Internationale und die jungen Radikalen fordern, wandelt den Weltkrieg um in einen Bürgerkrieg. Das heißt also, sie sagen, macht nicht mit beim Weltkrieg und dreht die Gewehre um, ja, also sozusagen schießt nicht auf eure eigenen Brüder, sondern dreht die Gewehre um eben auf die eigene Bourgeoisie im Land. Der eigene Feind steht im eigenen Lande so. Ne? Und das ist sozusagen ihre Perspektive. Und tatsächlich passiert das in Russland. Also 1917 haben wir dann die russische Revolution, die dann ausbricht und ja im Prinzip auch damit sozusagen den Ersten Weltkrieg für sich in Russland sozusagen beendet und wo dann im Prinzip ja die Bolschewiki die politische Macht im Staat übernehmen. So. Und was ganz, ganz klar ist für die russische Revolution und für die Bolschewiki 1917 ist, sie werden diese Revolution nicht überleben, wenn nicht noch andere dazukommen, also wenn die Weltrevolution nicht ausbricht. Also für die Bolschewiki war klar, sie haben rübergeschaut nach Deutschland, weil Deutschland hatte übelst was aufgebaut in den letzten Jahrzehnten und die Bolschewiki haben darauf gewartet, dass in Deutschland die Revolution ausbricht, dass die sozialistische Revolution in Deutschland ausbricht. So. Und sozusagen Deutschland war zu dem Zeitpunkt auch schon viel, viel industrialisierter, also Russland war ja zu dem Zeitpunkt ein Agrarstaat, und eigentlich überhaupt nicht fähig, sozusagen das, was ich vorhin ausgeführt habe, ne, von den industriellen Produktivkräften irgendwie sich ja, im Prinzip davon zu leben. So, ne? Und ich meine, was ich halt auch versucht habe darzustellen, war immer diese Perspektive von Sozialismus oder sozusagen Kapitalismus ist das Potenzial für Sozialismus. Das heißt also, du brauchst schon bestimmte Ausgangsbedingungen, um überhaupt ja, einen Sozialismus machen zu können, weil Sozialismus nicht bedeutet Hunger und Elend und so. Und von daher war für die russische Revolution klar, die Revolution muss in einem industrialisierten Land ausbrechen und am wahrscheinlichsten haben sie dafür gesehen Deutschland. Und tatsächlich bricht die Revolution in Deutschland aus 1918, 1919. Und es werden auch Arbeiter- und Soldatenräte und sowas gegründet. Ne? Und es hat irgendwie von der Form her, sieht es erstmal sozialistisch aus, aber was passiert ist dann eben, dass diese Revolution niedergeschlagen wird ja, und auch unter der Führung der SPD im Prinzip, weil die SPD sagt, wir müssen zurück und zur Ruhe und Ordnung und auch nach diesem ganzen zermürbenden Weltkrieg so. Und die SPD ruft dann nach dieser Revolution im Prinzip oder ja genau, nach der Revolution ruft die SPD im Prinzip die bürgerliche Republik in Deutschland aus. Also vorher hatten wir noch das Kaiserreich, jetzt ist es die bürgerliche Republik, es ist die Weimarer Republik. So. Und anstatt zu sagen, dass ja, sag ich mal, die sozialistische Revolution und der Sozialismus in Deutschland eingeführt wird oder sozusagen diese Produktionsweise, ja, wird die bürgerliche Republik im Prinzip in Deutschland eingeführt. So. Und damit scheitert die deutsche Revolution. Es ist auch sehr blutig, wie es niedergeschlagen wird. Luxemburg und Liebknecht werden in Folge dieser Revolution auch umgebracht, für die es halt auch ganz klar ist, was diese Revolution eigentlich bedeuten soll, Arbeiter- und Soldatenräte. Ja. Und es gibt noch andere Revolutionsversuche in Italien und Ungarn zum Beispiel, die nicht glücken sozusagen, nicht im sozialistischen Sinne. Und damit scheitert die Weltrevolution. Und Russland ist allein geblieben. Und es war klar, Russland wird es nicht allein überleben. So, ne? Und es ist überhaupt erstaunlich, dass ja, irgendwie sich die Sowjetunion so degeneriert sie ist, sozusagen als Arbeiterstaat, ja, sich doch lang gehalten hat. So. Aber ja, ich meine natürlich total unter kapitalistischen Vorzeichen so. Und was wir dann im Prinzip erleben, nach dem Scheitern der Weltrevolution ist eben der Stalinismus, der sich dann durchsetzt in Russland und in Deutschland nach der Weimarer Republik der Faschismus. Genau, und so, das sind halt schon, kann man betrachten als Ergebnisse einer gescheiterten Weltrevolution, eines Scheiterns der Linken sozusagen so. Genau, ich würde jetzt gar nicht sehr viel mehr dazu sagen zum Thema Stalinismus, Faschismus. Vielleicht noch ganz kurz, um jetzt ein größerer Sprung sozusagen, wo nochmal so ein bisschen Potenzial sozusagen aufblitzt, ist mit der Neuen Linken in den 1960er Jahren. Das sind so diese neuen sozialen Bewegungen, da wurde so gekämpft um ja, Themen rund um Race, Gender, Sexuality und genau, und es war halt im Prinzip ja auch diese Studierendenrevolten waren weltweit und das war auch sozusagen ja, ein großer Moment sozusagen, aber wie wir heute wissen ist, sage ich mal, vieles, worum es ging in den Kämpfen der Neuen Linken ist, integriert worden vom Kapitalismus und institutionalisiert worden. Also wenn wir, sag ich mal, heute denken an, ja, was weiß ich, Diversity als neue Strategie in Unternehmen, Marketing und so weiter und so fort. So. Genau. 1989 bricht dann auch die Sowjetunion letztendlich zusammen. Und ja, und dann sind wir irgendwie so in heute, nach einem größeren Sprung. Und was wir heute eben sehen, ist, keine wirkliche Arbeiterinnenbewegung, keine relevante Internationale, also die vierte Internationale ist nie relevant geworden. Und von daher stellt sich die Frage, ist Marxismus heute noch relevant? Ohne diese Sachen, die eben, ja, die ich eben erwähnt habe und die, sag ich mal, in der Geschichte, wie ich versucht habe aufzuzeigen, sehr, sehr relevant waren im Kampf um Sozialismus. Und genau, und die Frage stellen wir uns heute oder stelle ich mir heute oder plattfristig auch. Und genau, und von daher, das war es erstmal dazu. Und ja, dann würde ich gerne sozusagen die Diskussion nochmal eröffnen oder vielleicht auch nochmal zurückbinden, wo es denn auch geht. Genau, an das, was wir eigentlich am Anfang so ein bisschen gesammelt haben zu dem Begriff Marxismus, Kapitalismus so. Ja, genau, also vielleicht unterschiedliche Dinge. Was glaubt ihr? Was denkt ihr? Ist Marxismus heute noch relevant oder inwiefern ist es noch relevant? Was denkt ihr drüber? Habt ihr generell Rückfragen zu den Sachen, die ich erzählt habe? Habt ihr andere Diskussionsbedarfe? Und drittens sozusagen, ja, wie setzt ihr das ineinander zum Verbinden, in Verbindung zueinander, meinen Vortrag und dem, was wir am Anfang so ein bisschen gesammelt haben? An Begriffen. Jo.